Genau, ich lag Nächte wach, doch am besten lach, wer als letzter lacht. Den Müll von gestern hab ich gerade weggebracht. Hab mich das so lang nicht getraut, doch jetzt sag ich doppelt so laut. Ich bin verliebt in mich, verdammt nochmal, seh ich gut aus. Ich bin am liebsten ich, was sie erzählt, da rein, daraus. Mir egal, wer sagt, ich darf mich nicht fühlen. Ich bin verliebt in mich, ich bin am liebsten, ich bin am liebsten ich. Trag mich selber auf Händen, hat lange gedauert, jetzt geht es mir blendend. Leben Legende, Körper ein Tempel, wenn ich mich nicht fühl, macht es keiner am Ende. Für gute Mut bin ich mein Go-To, Kamehameha, als wär ich Son Goku. Hab mich das so lang nicht getraut, doch jetzt sag ich doppelt so laut. Ich bin verliebt in mich, verdammt nochmal, seh ich gut aus. Ich bin am liebsten ich, was sie erzählen, da rein, da raus, mir egal. Wer sagt, ich darf mich nicht fühlen, ich bin verliebt in mich. Ich bin am liebsten, ich bin verliebt in mich. Verdammt nochmal, seh ich gut aus, ich bin am liebsten ich. Was sie erzählt, da rein, da raus, mir egal. Wer sagt, ich darf mich nicht fühlen, ich bin verliebt in mich. Ich bin am liebsten ich. Sputnik. Einfach die beste Musik. Deine Lieblingsmusik. Every day is so wonderful. And suddenly it's hard to breathe. Now and then I get insecure from all the pain. I'm so ashamed. I am beautiful no matter what they say. And words can bring me down. No, no, no, no. I am beautiful in every single way. And words can bring me down. No, no, no, no. So don't you bring me down today. To all your friends, your by all your doom, I'm trying hard to fill the emptiness. The peace is gone. I left the puzzle undone. It's not the way it is. You are beautiful, no matter what they say. And words can bring you down. No, no, no, no. Single way, and words can't bring you down. No, no, no, no. Don't you bring me down today. Don't you bring me down today. Don't you bring me down today. Every day so wonderful. Suddenly it's hard to breathe. Sputnik, Sputnik. Dein Abend. I'm just feeling flirty and confused. Got a crush on everybody, I can't lie. Musik. Wer schneller lebt, ist schneller fertig, hat meine Mama mal gesagt. Ich hab genickt und dann gemacht, was dumme Jungs halt machen und nie weiter drüber nachgedacht. Ja. Das erste Mal ein Mädchen kennengelernt im Internet. Haben uns getroffen, lagen ganzen Tag nur in meinem Bett. Ich weiß noch, wie sie aussah, ich fand sie perfekt. Aber hab lange vergessen, wie ihre Lippen schmecken. Auf meinem Balkon steht eine Pflanze, die stinkt sehr nach Rüben. Die meine Mama gießt, obwohl sie keine Blüten sprießt. Doch so hat sie was, das bleibt von mir. Weil ich bin so weit weg von hier, ja. Deine Lippen ganz zittrig, meine Knie ganz weich. Wollte nie, dass sich das ändert, war noch nicht bereit. Vielleicht hab ich zu viel erwartet, doch ich frag dich lieber nicht. Sag, wann kommt das Gefühl endlich wieder zurück? Dann krieg mein Kopf nicht aus dem Sand und den letzten Kaugummi nicht aus der Dose raus. Sommer auf der Haube treibt uns durch die Stadt und Wittenberg sah für uns kleine Jungs nach Großstadt aus. Das erste Mal den Blick erwidern und schnell wieder wegschauen. Dieses Gefühl im Bauch, das erste Mal, ich glaub, ich halte dich aus. Der erste Kuss, der erste Kilometer lange Text. Das erste Mal keine Antwort und das erste Mal verletzt. Das erste Mal mit den Jungs im Velvet ein drauf machen auf die Floor. Kotzt ein Wunder, dass die uns nicht rauswarf. Das erste Mal Kater, so dass ich mich nicht bewegen kann. Aber am selben Abend noch voller gemacht als letzte Nacht. Das erste Mal auf einer Demo gegen Recht. Das erste Mal nicht in Unterzahl stehen bei Stress. Meine Lippen waren zittrig, meine Stimme ganz kühl. Das war zum ersten Mal, das letzte Mal, dass wir uns zwei verlieren. Deine Lippen ganz zittrig, meine Knie ganz weich. Ich wollte nie, dass sich das ändert, war noch nicht bereit. Vielleicht hab ich zu viel erwartet, doch ich frag dich lieber nicht. Sag, wann kommt das Gefühl endlich wieder zurück? You won't see me, where you gone? come take me. Sorry, you're not sorry. I need you. beste Musik. Deine Lieblingsmusik. Wish I could open up your lungs and help you scream out. Go make him listen. I love your different. The pain won't last forever. Your mind can make it better. You just gotta. Musik-Hotlist 2026. JBS. Stadt in Flammen, hält es uns zusammen. Wofür? Dass du dich spielst.

Fall ich in den Bergen oder ich versink im Treibsand. Vielleicht geh ich im Meer schwimmen und dann greift mich ein Hai an. Ich hätte nie gedacht, dass ich heute sterben muss. Mal stürzt der Flieger ab, bei anderen reicht schon eine Erdnuss. Ich dachte, ich hätte noch ewig Zeit. Ich hab doch noch mein ganzes Leben Zeit für ein klärendes Gespräch zu zweit. Ist später noch Gelegenheit. Die Sanitäter wollen mich retten, behandeln mich im Krankenwagen. Ich versuche noch zu sprechen, aber kann schon nicht mehr atmen. All die Worte nie gesagt, jetzt bin ich fort, nehm sie mit ins Grab. All die Worte fangen Staub. Ich dachte wirklich, irgendwann sprech ich sie aus. Vielleicht geh ich mal ins Grüne, dann erschlägt mich dein Baum. Oder ich steh hinter der Bühne und geh an Lampenfieber drauf. Vielleicht war ich zu schnell und zu eitel für ein Helm. Ein, zwei Bodenwellen und ich bin nicht mehr auf der Welt. Ich dachte, ich hätte noch ewig Zeit. Ich hab doch noch mein ganzes Leben Zeit für ein klärendes Gespräch zu zweit. Ist später noch Gelegenheit. Die Sanitäter wollen mich retten, behandeln mich im Krankenwagen. Ich versuche noch zu sprechen, aber kann schon nicht mehr atmen. All die Worte nie gesagt, jetzt bin ich fort, nehm sie mit ins Grab. All die Worte dachte wirklich, irgendwann spreche ich sie aus. Jetzt liege ich auf dem Asphalt, allerletzte Szene, nur eine Sirene, die durch die Gassen hallt, und ich fühle mich so leicht, 21 Gramm, und mein Leben ist vorbei, noch bevor es begann. MDR Sputnik. Einfach die beste Musik. Deine Lieblingsmusik. Musik. Lass nur mal eine Nacht darüber schlafen, du und ich. Vielleicht ist es morgen mit uns dann vorbei. Doch was, wenn du bleibst? Ich mein, lass nur mal eine Nacht darüber schlafen. Du und ich zusammen. Von Harry Styles. Ein Song haben wir draus schon heute Morgen gehört und Tobi und ich waren uns da recht einig. Für mich ist es so ein Sommer-Autofahr-Song. Ja, und Sonnenuntergang. Es muss nicht jeder Song so richtig aufregend sein, weil manchmal, wenn ich zum Beispiel meine Wohnung putze, will ich auch einfach so richtig chillen, dabei irgendwas Smoothes nebenbei hören. Und ich glaube, dieses Album ist genau für solche Momente gemacht. Ey, es ist ein Putzalbum. So, aber auf oder eine positive. Oder Autofahr-Album. Auf eine sehr, sehr gute Art. Sputnik. Tag und Wach. Mit Bexen und Tobi. Montag wieder ab 6. Take me.